wieder Krieg. Amerika muss bluten, die Moslems sind die Bösen. Und Amerika die Guten, das ist wieder Krieg. Amerika muss bluten, die Moslems sind die Bösen. Und Amerika die Guten. Es ist wieder Krieg, Amerika wird bluten. Die Moslems sind die Bösen und Amerika die Guten. Einfach mal wieder die Beine verkaufen und dann die Wahl mit Blut zu ersaufen. Ein bisschen Krieg für uns wird das sein. Es hat eine Sorgeleitung, Leben zählt. Mit Amerika bluten, Amerika die Guten. Mit Amerika bluten, Amerika die Guten. Sentient, definitely.